Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur. Wissenswert. Ich bin am 11. September 1898 in Chobau im Sächsischen Erzgebirge geboren. Mein Vater hatte dort eine Baumwollspinnerei im Chobautal und wir waren sehr einsam in unserer Wohnlage. Die Stadt war oben auf dem Berg. Ich hatte bin dort auch zur Schule gekommen und hatte einen Schulweg von gut einer halben Stunde, was man, glaube ich, heute einem Kind gar nicht mehr zumuten würde. Aber da war natürlich kein Verkehr. Aber ich wurde von unserem Hausmann an der Hand geführt und der trug auch meinen Schulranzen, damit ich mich ja nicht überanstrengte. 1900 war es ganz anders wie heute. Arm. Über alles arm, gell? Mein Vater war Malermeister, hat Diplome gehabt und einen Meisterbrief. Und er wollte halt so schrecklich gern einen Sohn, der ihm dann helfen könnte. Und dann hat er oft zu mir gesagt, mein Gott, dass du kein Sohn geworden bist. Er hat mich sehr viel geprügelt, weil ich war bestimmt ein braves Kind. Meine Mutter hat es oft bestätigt. Er hat gesagt, ich weiß auch nicht. Er war eben so enttäuscht. Meine Schwester ist dann auch wieder ein Mädchen geworden, gell? Und da hat er oft gesagt, willst mir nicht helfen, Geselle werden, Malergeselle. Die Leute wollten alle nur Buben. Die Kinderzeit, die war ja so anders wie heute. Also ich meine, das ist etwas, was meine Enkel schlecht begreifen können. Wie einfach wir auch erzogen worden sind, obgleich mein Vater wohlhabend ist, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber in guten Verhältnissen gelebt hat, furchtbar fleißig war, unglaublich fleißig. Er hatte eine Fabrik, aber er ist sowohl die Arbeiter als auch die Angestellten und er selbst, samstags haben die ja noch gearbeitet. Und gewohnt haben wir natürlich in einer bürgerlichen Wohnung, großzügig. Und jedes Mal, wenn zwei neue Kinder kamen, musste wieder umgezogen werden, immer in eine größere Wohnung oder in ein größeres Haus. Erst war ich allein, meine Mutter hat natürlich ein Mädchen. Ne? Aber wie dann Nummer zwei kam, da musste sie zwei Mädchen haben. Da kam dann noch ein Hausmädchen dazu. Und später haben wir dann, wie wir mehr waren, erst ein Kindermädchen noch gehabt. Also es waren dann drei Leute Personal. Und wie wir etwas größer waren, da hat das ein Kinderfräulein das Kindermädchen abgeholt. Und das Kinderfräulein, das konnte schon Französisch sprechen und konnte uns bei den Aufgaben helfen und war eben eine sehr gute Ergänzung. Die Reichen hatten Dienstmädchen und Waschfrau. Ich war sogar mal bei einer reichen Frau. Die brauchte jemanden, der ein bisschen die leichten Arbeiten macht. Und weil bei mir die Schule nicht weit davon war, da musste ich in die Villa gehen und der Frau helfen. Und die war auch sehr freundlich zu mir, aber die war die Dienstmädchen noch gewöhnt. Ich musste allein in der Küche essen. Und Fleisch habe ich auch nicht gesehen. Immer nur jeden Tag eine andere Soße und Kartoffel. Und nachmittags, da habe ich schwarzen Kaffee bekommen. Milch war scheinbar zu teuer für die Dienstmädchen. 10 Jahre war ich da alt. Meine Klassenkameradin, die haben noch viel mehr gearbeitet wie ich. Die eine war beim Bäcker, die musste scheuern und alle arbeiten, was so eine Putzfrau macht. Die hatten 6 Kinder. Die hat aber mehr verdient wie ich. Die hatte in einer Woche 3,50 Mark gehabt. Und ich hatte einen Tag 5 Pfennig. Brötchen hat 3 Pfennig gekostet. Nun lacht man heute ein bisschen darüber, dass man über das Personal spricht. Auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, es gab ja überhaupt keine technischen Hilfsmittel. Dass heute alles anders ist und dass auch die Frauen heute mehr Zeit haben, das verdanken sie der Technik. Wenn ich an die Waschtage denke, an den Aufwand, der gemacht worden ist und gemacht werden musste, wenn ich daran denke, dass es ja damals gar keine selbsttätigen Waschmittel gab, sondern Sand, Seife und Soda. Zur Wäsche kam die sogenannte Waschfrau. Und die gibt es ja heute Gott sei Dank nicht mehr. Die arme Frau hat mir schon damals als Kind immer leid getan, denn sie wusste ja jeden Tag woanders waschen. Sie war also Sonnabend, sie war auch Arbeitstag, also 6 Tage hat sie gewaschen. Auch die Stoffe waren ja anders. Irgendwie pflegeleicht oder sowas, das Wort ist, sowas hat man ja nicht gekannt. Und dann musste die Spitzen oder Stickereien, die mussten noch gestärkt werden. Die Männerkragen und die Manschetten, war doch alles ganz furchtbar, ne? Bürgerliches Gesetzbuch 1900. Dem Manne steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu. Er bestimmt insbesondere Wohnort und Wohnung. Die Frau ist berechtigt und verpflichtet, das gemeinschaftliche Hauswesen zu leiten. Der Mann hat der Frau nach Maßgabe seiner Lebensstellung Unterhalt zu gewähren. Das Vermögen der Frau wird durch die Eheschließung der Verwaltung und Nutznießung des Mannes unterworfen. Zum eingebrachten Gut gehört auch das Vermögen, das die Frau während der Ehe erwirbt. Die Mutter hat in erster Linie den Vater betreut. Der Vater war von früh bis spät ihr Sinnen und ihr Denken. Und wie eine Glucke ihre Kinder. Wir waren ja 7 Kinder zwischen 1901 und 1911 geboren. Es war immer ein kleines, das zu betreuen war. Und sie hat uns alle gestillt. Und kaum war eins abgestillt, hat das nächste schon wieder erwartet. Meine Mutter hat eigentlich irgendwo, wenn man so will, ein trauriges Leben gehabt, trotz Geld. Erstens konnte sie mit dem Geld nicht umgehen, das machte natürlich alles mein Vater. Und zweitens mal hatte sie kein Verhältnis zu den Dingen, weil sie so weltfremd aufgewachsen war. Es war noch das vorige Jahrhundert, auch das Frauenbild. Nicht dienen lerne das Weib nach seiner Bestimmung, wenn auch mit 5 Dienstboten und sowas allem man eigentlich nicht in dem Sinne diente, dass man kochte und wusch und tat, wie eine Arbeiterfrau, sagen wir mal, oder auch Beamtenfrau auch oder so. Aber irgendwo, naja, war es doch eigentlich ein sehr eingeschränktes, was sie empfand, denn sie war sehr intelligent und auch sehr belesen und dann gab es ein Lesekränzchen und sowas, ne? Naja, aber sie hat eigentlich nur einen schönen Winter in ihrem Leben gehabt, nämlich wie sie 18 wurde, wurde sie in Köln auf große Feste eingeladen. Und da hatte sie auch einen älteren Herrn, der einen Reitstall hatte und da durfte sie reiten lernen. Das war für sie also eine kurze Zeit ihres Lebens, die frei und schön war. Und mit 18 lernte sie dann auf einer Fahrt zu einem solchen großen Ball. Da hatte das damalige Auto, es gab schon eins, eine Panne. Und da war dann eine kleine Pause und dadurch war dann der junge Herr von Hagens also in der Lage, dieses schöne junge Mädchen zu fragen, ob es seine Frau werden würde. So flott ging das. Oder so, nicht unter vielen Menschen und keine Minute allein. Man muss sich erst verloben, damit man sich kennenlernt. Franz Ebhardt, der gute Ton in allen Lebenslagen. Berlin und Leipzig, 1900. Allgemeine Höflichkeitsregeln. Das Alleinsein von Verlobten ist tunlichst zu vermeiden. Es gilt als Gebot, dass die Mutter bei Besuchen des Bräutigams anwesend ist. Auch bei Ausgängen auf der Promenade, in Konzerten, im Theater und so weiter sollen die Verlobten nicht ohne Begleitung erscheinen. Ein junges Mädchen lasse sich auch nicht verleiten, mit jungen Herren über Dinge des Gefühls zu reden. Erkundigungen nach seinem Wohlergehen sind zu vermeiden. Zuerst danach zu fragen, ist für eine Dame unschicklich. Was dem jungen Mädchen übel ausgelegt wird, kann dem jungen Mann gut stehen. Zum Beispiel ein wenig Keckheit und Dreistigkeit. Jene Schüchternheit, eine Zierde des jungen Mädchens, verlangt von dem Jüngling keiner. Sie steht ihm auch schlecht zu Gesicht, da sie kein Attribut der Männlichkeit ist. Meine Mutter durfte als junges Mädchen nicht aufs Klo gehen, wenn der Diener den Gang bohnerte. Das schickte sich nicht, dass ein männliches Wesen also sah, dass eine Frau auch normale Bedürfnisse unter der Gürtellinie hat. Das ist eigentlich unmöglich, nicht? Es war auch ihr Wort immer, das geht nicht, unmöglich. Erst wenn eine Dame die 30 überschritten hat, ist es ihr gestattet, ein eigenes Haus zu machen, darin zu schalten und walten nach eigenem Belieben, Besuche zu machen und zu empfangen, wie es ihr gut dünkt. Sie braucht dann nicht mehr zu fürchten, sich durch ihren Umgang mit dem anderen Geschlechter einen bösen Leumund zu machen. Eine gewisse Selbstständigkeit hatte man nicht. Man hatte ja nicht Geld zur Verfügung, meinetwegen, um mal ein schönes Geschenk zu machen oder um auch mal eine Idee zu verwirklichen, ohne zu sagen, ich habe mir das Geld dafür nicht mehr. Ich bekam es ja immer, aber mein Vater hatte uns auch zur Hochzeit ein ein hübsches Haus geschenkt, also Miethaus. Ne? Und die Einnahmen, das kassierte mein Mann natürlich alles. Und naja, also ich war damals noch sicher, habe es nicht gemerkt, aber nachher hat es mich doch gestört. Über vieles wurde nicht gesprochen. Darum bin ich immer blöd geblieben. Ich muss sagen, in der Weise war ich richtig dumm, so schlau wie ich sonst war. Ich habe mir immer den Kopf zerbrochen. Was haben die Großen bloß, dass sie da so ein Geheimnis draus machen? Habe ich gesagt, Mama, wo kommen die Kinder her? Hat sie gesagt, da bist du noch viel zu klein, das sage ich dir später einmal. Man wurde mal gewarnt, dass man sich keinen Kuss geben lassen sollte. Habe ich lange Zeit gedacht, wenn du den Kuss kriegst, kriegst du auch ein Kind. So. Also, man war eigentlich wirklich lebensfremd. Diese Frauen, wie meine Oma und Tanten, die haben überhaupt von nichts was gewusst. Die sind vor die vollendete Tatsache gestellt worden. Hochzeitsnacht und der Mann war da. Der hat keine Rücksicht genommen, gell? Da können Sie sich denken, dass da kein besonderes Glück war. Also es wurde einem vor dem anderen Geschlecht eigentlich furchtbare Angst gemacht. Ich habe es praktisch als Revolution erfunden für uns Frauen, seit es die Pille gibt. Das ist für mich, das wird heute gar nicht mehr so offiziell gesagt, aber das ist für mich die Revolution. Ein junges Mädchen hatte in der damaligen Zeit unberührt in die Ehe zu gehen. Und alle die, die es also mal ausprobiert hatten, sagen wir mal, die wurden von der guten Gesellschaft verachtet natürlich und eben extra gestellt. Auch wenn sie aus, ja, wenn sie aus ganz hohen Kreisen waren, dann vielleicht nicht. Aber in den Adelskreisen und in den gutbürgerlichen Kreisen hatte ein junges Mädchen bitte als Jungfrau in die Ehe zu gehen. Voraussetzung, nicht? Und nur auf dem Lande, da zum Beispiel die großen Bauern, die probierten aus, ob auch ein Erbe zu erwarten war. Ob die Sache also funktionierte für die Nachkommenschaft als Hoferbe, das war in Ordnung, gut, das wurde auch anerkannt. Und die durfte dann sogar mit einem geschlossenen Brautkranz in die Kirche gehen. Während die, die schon uneheliche Kinder, so nennen wir es mal, schon irgendwo hatte, da durfte der Brautkranz nicht geschlossen sein. Ja? Also die Frauen, ja, einfach auch durch diese körperliche Abhängigkeit, waren so wahnsinnig schlecht dran, nicht? Helene Lange, Programm des Allgemeinen Deutschen Frauenvereins, 1905. Die Frauenbewegung legt in Bezug auf die sexuelle Sittlichkeit Männern und Frauen die gleichen Pflichten auf und bekämpft die doppelte Moral, die einerseits dem Manne eine in jeder Hinsicht verhängnisvolle sexuelle Freiheit gewährt, andererseits die Frau mit ungerechter Härte trifft. Sie fordert außerdem, dass die Frau als Leiterin des Hauses und Erzieherin der Kinder rechtlich die gleiche Verantwortung trage wie der Mann. In Anbetracht der großen Zahl von Frauen, die unverheiratet bleiben, und der weiteren Zahl derer, die in der Ehe keine ausreichende wirtschaftliche Versorgung finden können, ist die Berufstätigkeit der Frau eine wirtschaftliche und sittliche Notwendigkeit. In Bezug auf die wirtschaftliche Bewertung der beruflichen Frauenarbeit vertritt die Frauenbewegung den Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Leistung. Als ganz kleines Kind oder wo man sagt, bis zu 10 Jahren, da hat man sich doch wohl vorgestellt, dass man mal Mutter wird und dass man mal heiratet. Aber man hat nicht drüber nachgedacht. Nachher, wie man so 13 Jahre, 14 Jahre wurde, war eigentlich kein Planen mehr in meinem Leben. Unverheiratete Töchter blieben bei den Eltern. Also wurden dann eben alte Jungfrauen. War kein beneidenswertes Los. Und die waren ja dann auch in der Gesellschaft abgeschrieben. Die gingen dann nicht mehr zur Vergnügung. Das war gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen nachher, als die Inflation kam, dann ging es denen oft sehr dreckig. Keine Existenz, wussten nicht, was sie machen sollten. Nichts gelernt. Und das Vermögen, von dem sie hätten leben können, war weg. Das war eine ganz große Veränderung. HR2 Kultur, ermöglicht durch Ihre Gebühren.